Die Ringkämpfer in der TV-RK Kim Hyun-kyung errang beim jüngsten Ringkampf-Weltturnier um die Qualifikation für die 31. Olympischen Spiele eine Goldmedaille. Im Achtelfinale im Freistil der Gewichtsklasse 48 Kilogramm gewann sie eine deutsche Gegnerin mit 10:0, im Viertelfinale eine Mongolin mit 6:2, im Halbfinale eine Polin mit 6:0 und im Endspiel eine Amerikanerin mit 9:2. Damit kann die Vertreterin der TVRK in dieser Sportart an den kommenden Olympischen Spielen teilnehmen.